D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Wir reden über Elon Musk. Das ist der Chef von Tesla, dem Automobilhersteller. Und der Mann, für den es im Leben eigentlich immer nur aufwärts ging. Egal, ob es um dieses Elektroauto, das Selbstfahrende ging, um seine Mars-Mission oder diese alternative Transportröhre Hyperloop, mit der man ganz schnell von A nach B kommen sollte. Für Elon Musk ging es irgendwie immer nur aufwärts und alle Leute waren Fans von ihm. Kann man auch ganz gut in den sozialen Netzwerken sehen. Da wird geliked und geshared, was der Typ macht. Es hat gar kein Ende mehr. Jetzt ist das gefeierte Tech-Wunderkind von einst ein bisschen in der Kritik, zumindest in den Medien und Blogs. Kam das jetzt, Martina Schulte, Netzreporterin, heute tatsächlich nur durch diesen Unfall, den der Tesla gebaut hat? Naja, so Kritik an Elon Musk gab es schon immer. Ne? Es gab schon immer Leute, die sagten, naja, was der Typ da uns verkauft, das hört sich alles toll an, ne? Zum Mars fliegen, Autos, die ohne Fahrer fahren, Elektromobilität. Aber das sei halt vorwiegend heiße Luft. Ob Musk all das bauen könne, was er da verspreche, das sei doch mehr als fraglich. Und seit diesem Unfall mit dem Tesla-Auto, also wo das Auto da halt mit eingeschaltetem Autopiloten sich unter so einen LKW gebohrt hat und der Fahrer halt eben gestorben ist, also weil der Autopilot halt eben den Truck nicht erkannt hatte. Also seitdem haben halt all diese Techniker auf einmal in den Medien Riesenauftrieb. Und die sagen, Leute, wir haben es euch schon immer gesagt, der Typ ist eine Luftpumpe. Genau so, Edge. Und genau. Und der Großinvestor und Hedgefondsmanager Jim Chanos zum Beispiel, der sagt, ja, der Musk, eine schamlose Unternehmensführung sei das. Wobei, dass der das sagt, ist eigentlich irgendwie lustig, weil der wettet eigentlich auf einen Kursverfall der Tesla-Aktie. Und deswegen ist ja eigentlich irgendwie logisch, dass er das sagt. Aber auch Leute, die bisher irgendwie so zu ihm gehalten haben, die eigentlich immer alles super fanden, was er gesagt hat, die äußern sich auf einmal skeptisch. Ein anderer Großinvestor, Ryan McQueenie von Zack Investment Research, der sagt jetzt auch, ja, Musk ist ja schon ein Genie, aber seine Energie, die zieht nicht mehr. Haben die denn recht mit ihrer Kritik? Also jetzt nach dem Unfall, wie sieht's aus bei Tesla? Also es gibt da schon Probleme, und zwar, um genau zu sein, drei. Also einmal wurde ja bekannt, das war nicht der erste schwere Unfall. Es gab, also berichten Medien bisher, bereits drei schwere Unfälle, die im Zusammenhang mit dieser Autopilotfunktion stehen. Und die Ingenieure von Tesla, die haben ja immer gesagt, ja, der Autopilot ist Beta-Phase, lasst eure Hände am Steuer. Aber Musk, der ist ja so der größte PR-Aktionär, so in eigener Sache. Und der hat immer gesagt so, nee, also jetzt auch noch nach dem Unfall hat er gesagt, nee, also ist immer noch besser wahrscheinlich als der Mensch im Autobahnfahren, der Autopilot. Und das sei halt auch keine unfertige Technik, obwohl da irgendwie noch Beta dran steht. Das sehen nicht alle so. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt zum Beispiel stört sich an der Bezeichnung Beta-Software und erklärt, es hätte selbst den Tesla-Autopiloten überhaupt nicht zugelassen. Genau. Also die sagen halt, so geht's irgendwie gar nicht. Und es ist halt eben auch diese, ja, Anything-Goes-Attitüde aus dem Silicon Valley. Wir fliegen auf den Mars. Genau, die Musk jetzt. Wir machen aber, euch alle glücklich. Was aber auch alle Leute immer bisher geil fanden, ne? Und jetzt wird's ihm halt total vorgehalten. Also im Guardian sagen zum Beispiel Experten, ja, diese Eigen-PR, die sei für die Unfälle mitverantwortlich, weil die Tesla-Kunden angetrieben von dieser PR sich zu sehr auf den Autopiloten verlassen haben. Und genau diesen Weg gehen jetzt auch die Hinterbliebenen des getöteten Autofahrers. Ne? Die bereiten gerade so eine dementsprechende Klage gegen Tesla vor. Und Musk ficht das aber alles nicht an. Also er sagt halt, nee, also er hält am Autopiloten fest und hat gerade auch nochmal bei Twitter verkündet, dass er überhaupt nicht daran denkt, irgendwie die Funktion abzuschalten. Ich habe dir zugehört, liebe Martina. Und du hast von drei Problemen gesprochen. Was gibt es noch für Probleme bei Tesla? Ja, dann hat er eben auch noch die Börsenaufsicht am Start, ne? Weil die haben ja, die prüfen halt gerade die Frage, ob Tesla halt eben die Investoren nicht hätte früher informieren sollen, ne? Weil das war ja schon im Mai passiert und die haben das halt einfach zu spät gesagt. Außerdem verfehlt er auch gerade wieder sein eigenes Ziel, 80.000 bis 90.000 Autos auszuliefern. Also das heißt, er ist der ganzen Sache sozusagen, schwimmt er hinterher mal wieder. Und dann ist da halt eben noch dieses SolarWorld Engagement. Da schreiben halt auch viele Medien, ja, das sei irgendwie auch total fishy. Ist ein anderes Projekt von ihm? Warum steht er da in der Kritik? Also er wird ihm mehr oder minder Vetternwirtschaft vorgeworfen. Er hat ja angekündigt, dass er Solar City übernehmen will, also diesen Ökostrom-Spezialisten. Aber da sind halt eben zwei Cousins von ihm involviert. Ach, und er nee. Ist auch noch der größte Anteilseigner. Aber das tropft auch alles an ihm ab. Und ich finde es immer so klasse, wie er es dann eigentlich immer wieder macht. Mangelt ihm nicht an Selbstbewusstsein. Überhaupt nicht. Er ist jetzt bei Twitter gesagt so, hey Leute, das hat alles einen größeren Sinn. Er wird bald seinen Top-Secret-Masterplan Teil 2 veröffentlichen. Und es hat halt voll geklappt. Ne? Anleger, Analysten, alle rätseln, was ist das, was ist das? Der Aktienkurs ist schon wieder um 5% gestiegen. Ne? Also, das ist ja unglaublich. Und niemand weiß, ob er vielleicht auch einfach nur blufft. Das weiß keiner. Ne? Also die Aktie ist auf jeden Fall gestiegen, das hat funktioniert. Aber dieses Wort Masterplan hat halt in der Tesla-Geschichte, also wie das Manager-Magazin auch gerade nochmal geschrieben hat, eine geradezu mythische Bedeutung. Sein letzter Masterplan von 2006, also die Einführung der Teslas, der Bau dieser großen Batteriefabrik, das hat er alles wirklich hinbekommen. Deswegen glauben die natürlich, könnte jetzt auch so sein. Aber kann natürlich auch sein, dass das alles einfach irgendwie genialer Bluff ist. Was er da verkünden wird, werden wir wahrscheinlich morgen oder so erfahren. Ich mache jetzt hier mal den Little Musk, mache ich mal. Innerhalb der nächsten 2 Stunden wird Martina Schulte, unsere Netzreporterin heute, in dieses Studio zurückkehren und wird euch den Masterplan zur ewigen Liebe und Glückseligkeit verraten. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?